Ja, danke für die Einladung, danke, dass ihr hier seid. Zu dieser Art, ich will nicht sagen Vortrag, es wird eher eine Art mehr mediale, das heißt zwei Medien zur Verfügung, Präsentation, basierend eben auf diesem Zonic-Spezial, Spannung, Leistung, Widerstand, Magnetband, Untergrund DDR 1979 bis 1990. Der zeitliche Rahmen ist damit sozusagen umfasst. Es geht um Artefakte zwischen 20 und 30 Jahren alt aus einer untergegangenen Gesellschaftsformation beziehungsweise aus einer Gegen-Unter-Parallelströmung in Jena. Magnetbanduntergrund DDR, deswegen, weil es hier vor allen Dingen um Dinge ging, die auf Tape, also auf Magnetband, überliefert wurden. Und die wir, und das waren neben mir und meinem Mitherausgeber Ronald Galenzer vor allen Dingen ein Kollektiv von Kompilateuren, vier an der Zahl, vor allen Dingen aus dem Berliner Untergrund, zusammengetragen haben, mit einer Ausnahme, die von Vinyl stammt, über die ich später noch reden werde. Dinge, die damals in Kleinsteditionen, wenn überhaupt, erschienen sind, teilweise eben auch wirklich ganz tief aus den Archiven niemals zu hören. Und die Grundmotivation, das zu tun, war natürlich neben dem allgemeinen Aufbereiten wollen einer Geschichte, die sich vor allen Dingen speziell in diesem Buch zwischen der aufkommenden oder in der DDR ankommenden Punkbewegung, einem Überlappen aus den subkulturellen Strömungen der 70er Jahre, zwischen bildenden Künstlern, Lyrikern, Super-8-Filmern und Musikern ergeben hat, die alle mehr oder weniger dann auch alles gleichzeitig waren und betrieben haben und eben in dieser Nische, Subkultur zusammen existiert und gelebt haben, gegen die Gesellschaft angelebt oder versucht haben, auch eher so ein Parallelleben zu führen. Und vielleicht ein bisschen den gesellschaftlichen Rahmen zu umreißen. Also Ende der 70er Jahre in der DDR war vielleicht die wichtigste kulturelle Einschnittsgeschichte 1976 die Ausbildung von Wolf Biermann, der im Westen ein Konzert gegeben hat, 1976 im November, und dann nicht mehr ins Land gelassen wurde, offiziell ausgebürgert. Und Biermann war so Teil auch dieser, kann das vorsichtig so als Bohem-Szene der DDR bezeichnen. Sehr interessante Figur sowieso, zur Erkundung freigegeben. Und als so politischer Liedermacher, sehr traditionell angelegt, so ein bisschen so Heinrich Heine, Post-Heinrich Heine-Tradition, Bänkelieder und so weiter. Und Biermann hatte einen weiten Freundeskreis und eben jener Freundeskreis, das waren zum Teil bekannte Künstler, Schriftsteller, Schauspieler, die teilweise auch später noch eine große Karriere machen sollten, dann im Westen, wie Manfred Krug zum Beispiel, einer der wichtigsten, präsentesten Schauspieler in der DDR. Und nach der Ausbildung gab es also wirklich massiven gesellschaftlichen Widerstand aus diesen Kreisen heraus. Es gab Unterschriftensammlungen, öffentliche Bekundungen. Und der Staat hat das alles ganz massiv geblockt und damit eigentlich ein radikales Signal dafür gegeben, dass Reformen in der DDR nicht möglich sein werden. Und zumindest unter dieser Staatsführung. Und im Grunde um die Illusion von so den kritischen, in die Gesellschaft hineinwirkenden Intellektuellen damit mehr oder weniger zerstört, denen also die Grenzen ganz klar aufgezeigt wurden. Und für die nachrückende Generation, was dann vielleicht so die um Mitte der 50er Jahre Geborenen so umfasst, also Leute, die dann also durch späten 60er aufkommende Rockmusik in der DDR und so weiter durchgegangen sind, war damit also klar, es lohnt sich nicht, in diesem Staat, gegen diesen Staat anzuschreiben, zu singen, zu malen und sonst wie aktiv zu werden, wenn man jetzt nicht wirklich also auf dieser ganz spezifisch politischen Oppositionsschiene war, was nur wenige waren, oftmals auch eher in kirchlich angegliederten Kreisen, vielleicht in Ausnahmekreisen hier in Jena oder nebenan in Jena, ist auch theoretisch versucht, so ein bisschen zu fundieren, was man da macht als Bürgerrechtsbewegung. Und für diejenigen, also die aus diesem eh schon subkulturell vorgeprägten Kreisen kamen, so die verschiedenen in der DDR ankommenden Strömungen aufgenommen haben, Hard Rock, Blues, Free Jazz spielte eine große Rolle in den 70er Jahren, für die war einfach klar, das lohnt sich nicht. Und haben dann die aufkommende Punkbewegung, also im Westen, wie in Westdeutschland ja vielleicht so ab 78, merklich wurde und dann auch medial wahrnehmbar und damit also auch im Osten dann, so man angeschlossen war, wahrnehmbar war, aufgegriffen und den dort innewohnenden Do-it-yourself-Spirit und dieser Gedanken der Autonomie, der dort transportiert wurde, zu DDR-Bedingungen umgedeutet und versucht, eine eigene Szene aufzubauen, die sich weniger in strikt der Opposition zum Staat generierte, sondern eher versucht hat, eigene Zirkulationen zu schaffen für künstlerische Produktion und überhaupt für Existenzen, kreative Existenzen. Und die aufkommende Punkbewegung war natürlich eher von Jugendlichen getragen, es war ja auch eher eine Modebewegung zum Anfang. Ersten Punks tauchten so, die man als solche vielleicht bezeichnen könnte, so 78, 79 auf. Interessanterweise nicht nur in den Zentren, also was vor allen Dingen ja logischerweise Berlin, Hauptstadt der DDR war, als eben auch in Leipzig, sondern sehr früh auch hier in Weimar, eigentlich fast zeitgleich zu den Berliner Punks, gab es die ersten Bands, unter anderem die berühmten Madmans, wenn die Legende stimmt, eben 78 auch gegründet. Und insofern fast schon authentisch erste Punkwelle. Diese Jugendlichen wurden dann relativ schnell aber mit den Systembegrenzungen bekannt gemacht. Neben den üblichen Problemfeldern, die aber natürlich jeder Punk im Westen auch hatte: Probleme mit den Eltern, Probleme mit den Lehrern, mehr oder weniger Probleme mit der Polizei. Das war in der DDR zwar ideologisch unterfüttert, aber das konnte es im Westen auch sein, je nachdem, wie sich der Polizist so positionierte. Also Prügel konnte man überall einstecken. War dann relativ schnell klar, dass man mit dieser neuen Bewegung, auch in ihrem Provokationsgehalt, die sich natürlich aus dem Westen auch importierte, dass die ganze Provokationsradikalität, der Habitus, das Antiautoritäre, in absoluter Radikalität in jegliche Richtung, dass das also von der DDR, so wie alle anderen jungen kulturellen Bewegungen vorher auch, teilweise ein großes Missverständnis, politisch gedeutet wurde. Und zwar vor allen Dingen auch aufgrund der Beobachtung der ästhetischen Kriterien im Westen, also jemand wie Sid Vicious, Bassist der Sex Pistols, der halt so einem Hakenkreuz-T-Shirt auftrat und ähnliche Dinge, hat man das erstmal so auch als tendenziell neofaschistisch versucht abzustempeln. Auf jeden Fall ganz klar antisozialistisch, antikommunistisch und gegen die Gesellschaft gerichtet. Und sehr bald lag also ein ganz hoher Verfolgungsdruck auf dieser ersten Punk-Generation, der dann so um 83, 84 gipfelte in Vielzahl von Verhaftungen, Prozessen, gezielten Einziehung zur Armee, also so man so die Punks das Alter schon erreicht hatten, meistens waren sie drunter. Später dann forcierte Auswanderungen, so die Leute also Auswanderungsanträge gestellt hatten, wurden sie also dann gezielt aus dem Land gekippt. Vorher hat man also jahrelang gewartet, bis man raus konnte. Oder eben vor allen Dingen gezielte Kriminalisierung. Da gab es verschiedenste Methoden. Besonders beliebt war der sehr dehnbare Paragraph zur Asozialität. Wer 4 Wochen nicht gearbeitet hat, war verdächtig, asozial zu sein und konnte also mit diversen Strafen bis hin zu längeren Gefängnisstrafen belegt werden. Und da in der Punkbewegung also Arbeit auch bis heute nicht unbedingt als hohes gesellschaftliches Gut gilt, ging das also auch relativ schnell. Und all dieser Maßnahmekatalog, der gipfelte 1983, als der Staatssicherheitsminister Erich Mielke verkündete, innerhalb des Jahres 83 wird das Punk-Problem gelöst werden, sprich also es wird keine Punk-Bewegung mehr geben, lasteten also auf dieser Szene. Und das kam so ein bisschen zusammen mit dieser Bewegung der vielleicht etwas älteren,

Aber einige blieben, wie zum Beispiel Bad Papenfuß, und machten bis zum Schluss weiter und erreichten dann auch so zumindest Grauzonenebenen. Zurück zu vielleicht der Kooperation zwischen Lyrik und Musik. Neben Bert Papenfuß war Stefan Döring ein sehr wichtiger Dichter, der eben auch Texte schrieb. Und das folgende Stück von dem vorhin schon erwähnten Rosa Extra ist von 1982. Muss ich mal nachgucken, damit ich den Titel immer richtig referiere. Der heißt nach einem Gedicht von Stefan Döring: Was mir deine Schleuder ist, dir meine Waschmaschine. Authentischen Bandsalat. Rosa Extra aus dem Jahr 82. Natürlich eine Aufnahme, das muss man immer sozusagen mit dem Hinterkopf haben, wenn man das hört, die nicht in regulären Studio oder zu regulären Studiobedingungen passierte, sondern das war so eine Proberaumaufnahme, einfach ein Mikrofon hingestellt und die Sache so runtergespielt. Und ich weiß nicht, wie weit die Texte so verständlich waren hier, diese großartige Anlage hier unten. Man kann sich vielleicht so vorstellen, wie jetzt so ein Stasi-Textanalyst da so sitzt und sich dann fragt, was verflucht meint, was mir deine Schleuder, ist dir meine Waschmaschine? Was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Wo ist der Kritikpunkt? Geht es um Konsumgüter, Unterversorgung und so weiter? Ist es wirklich so, dass bei der Stadtsicherheit, das hat sich also jetzt in der Eröffnung der Akten so wunderbar ergeben, da Leute saßen, die also versucht haben, da die sprachtrümmernden, sprachradikalen, experimentellen Texte dieser Prenzlauer Bergszene, die natürlich auch geprägt waren, schon durch die teilweise Lektüre der Postmoderne, aber eben auch einen ganz starken Rückbezug so auf Avantgarde-Bewegungen frühen 20er Jahren, russischer Futurismus, Vadim Chletnikov, da als ganz wichtiger Name, durch all diese Dinge angefüttert waren, aber eben auch geprägt durch so avanciert neodadaistische Projekte in der westdeutschen Punkszene zum Beispiel. Sagen wir vielleicht eine Band wie Palais Schaumburg, die vielleicht ähnlich mit Texten gearbeitet hat, also Holger Hiller als Texter und Sänger, oder teilweise eben auch dieser neo-expressive Weltuntergangspathos oder Einschützen Neubauten oder so. Das hat man natürlich auch alles konsumiert, gerade in Berlin, wo ja die Medien alle massiv an der Mauer waren und drüber hinwegschalten und die DDR-Jugend informierten und desinformierten. Und da saßen die also da und haben versucht, aus diesen Texten Dinge abzuleiten. Es gibt so einen schönen Text von Bert Papenfuß, Anastasia heißt der, aber in der Mitte des Wortes steckt auch Stasi, wenn man also die vorne und hinten wegschneidet, dann dann haben wir versucht, eine lange Analyse zu starten, was das denn mit der Stasi zu tun hat und so weiter. Und es ist wirklich ganz amüsant und da merkt man auch diese Hilflosigkeit des Systems gegenüber dieser auf verschiedenen Ebenen ästhetischen Opposition. So. Natürlich war das unter sozialistischem Realismus, was ja immer noch eigentlich so das Verdikt war, das im Grunde genommen, also das Paradigma, das für alle künstlerischen Entäußerungen eigentlich in der sozialistischen Gesellschaft natürlich unter Toleranz für allen anderen Dingen und auch Öffnung und so weiter, aber immer noch gelten sollte in der Urprägung seit den 30er Jahren ja im Grunde genommen. Und, aber damit kamen die nicht so richtig klar. Und das war auch Strategie. Also gerade im Bereich der Lyrik ging es darum, eine eigene, vielleicht auch eine Gegensprache zu schaffen, nicht mit den herkömmlichen Mitteln sowohl der, sagen wir, der normalen DDR-Literatur, wie kritisch sie auch immer sei, zu arbeiten, aber eben auch nicht mit den im Grunde genommen ästhetisch ähnlichen Mitteln der vorhin schon so ein bisschen andeutungsweise charakterisierten so kritischen DDR-Intellektuellen der 70er Jahre, also die im Grunde genommen dieselbe Sprache mehr oder weniger benutzten und versuchten über diese Sprache auch über eine Verständlichkeit hineinzuwirken in die Gesellschaft. Und da man das also schon längst abgelegt hatte, hat man sich eigentlich um so eine Verständlichkeit gar nicht mehr bemüht, sondern eigentlich eher um eine gehobene Unverständlichkeit oder eben um eine Mehrfachlesbarkeit, an wirklich an Schichten von Bedeutung. Das ist vielleicht wirklich sehr typisch, gerade in dieser Wortbearbeitung. Musik wirkt dann natürlich noch ein bisschen anders und direkter, einfach mal über Klang und Energie und so weiter. Und das verband sich dann sehr gut. Die Super 8-Filme DDR, da muss man dazu wissen, es war wirklich so, dass also Maler dann auch Super 8-Filme gemacht haben, teilweise weil sie Malverbot bzw. Ausstellungsverbot hatten, was de facto ja so ein bisschen auf dasselbe hinausläuft, weil für wen malt man, wenn nicht irgendwann mal gesehen zu werden. Und da war ein sehr schönes Beispiel, Cornelia Schleime, heute eine sehr angesagte Malerin, die auch lyrisch aktiv war und dann zusammen mit einem Studentenkollegen de facto, also unerlaubt, eine Ausstellung gemacht hat, vorbei am Verband der bildenden Künstler, wo also eigentlich jeder bildende Künstler der DDR Mitglied sein musste, um eine Ausstellung machen zu dürfen. Und der hat eben auch die Ausstellung alle examiniert und abgenommen. oder eben nicht eröffnen lassen, wenn das nicht ins Bild passte. An dem vorbei haben sie eine Ausstellung gemacht, das flog natürlich auf und damit war im Grunde genommen die Karriere als Maler für die beiden vorbei und dann haben die beiden eine Band gegründet, die berühmt-berüchtigte Zwitschermaschine, beziehungsweise eigentlich Piete Wurzel aus Zwitschermaschine, rekurrierend auf eine sehr schöne Grafik von Paul Klee aus den 20er Jahren, Zwitschermaschine. Und haben im Grunde so eine Art Post-Punk gemacht, beeinflusst halt von dem aufkommenden Punk, aber eben noch gefiltert durch vorheriges Abhören so von so Krautrock und ähnlichen Dingen, Captain Beefheart, Ken und so weiter. Und diese Band hat natürlich auch nie eine Auftrittsgenehmigung bekommen und war im Grunde genommen auch mit Auftrittsverbot belegt. Und so als Ausgleichmoment hat sie dann auch angefangen, ganz wunderbare Super-8-Filme zu machen. Und die Super-8-Kameras, die es zu DDR-Zeiten gab, waren aber, die meisten waren also sowjetische Modelle, eigentlich ja so für den touristischen Gebrauch, für den Urlaub und so weiter, Dokumentation oder vielleicht für Arbeiterfilmzirkel oder so gedacht, aber natürlich nicht, um so eine Art Gegenöffentlichkeit zu schaffen, denn natürlich war auch jedes filmische Bild oder gerade das filmische Bild in der DDR von Zensur belegt. Lenin hat ja gesagt, Film ist also die wichtigste propagandistische, künstlerische Waffe und dementsprechend hat man Film ja auch kritisch beäugt und ja auch Mitte der 60er Jahre in einem ganz wichtigen Plenum des ZK ja die Gesamtjahresproduktion der DEFA verboten, weil eben das nicht ins Bild passte mehr. Aber es gab eben diese Kameras und gewitzte Leute, vor allen Dingen musste Einnahme fallen, der damals danach eine große Karriere gemacht hat in der Westkunst, nämlich A.R. Penck aus Dresden, der so als Autodidakt anfing zu malen in so einer berühmten Malschule, eigentlich so eine Volkshochschulklasse, aus der dann ganz viele wichtige Maler in Dresden hervorgingen und eben auch er. Und Penck war so der Erste, soweit ist es überliefert, der also anfing, so eine Art subversive Kamerabenutzung zu etablieren. Also 79 hat er so die ersten Super-8-Filme gemacht. Aber wie gesagt, ohne Ton. Das heißt, man hat oftmals eben auch mit diesen Musikern dann improvisierend dazu gearbeitet oder eben hat so Einspielungen gemacht. Penck ist für diese gesamte Dresdner Szene vor allen Dingen eine wichtige Gestalt, weil er eben zum einen in diesen Kreisen war, die also 79, 80 so die ersten Zeitschriften herausgegeben haben. Die erste hieß Und, dann ging es so und so weiter und so fort, also die nächsten Editionen. Und Penck hat eben war also wirklich auf allen Feldern aktiver Typ und hat auch so Free Jazz Sessions gemacht, wo dann also die Maler dann auf irgendwelchen Dingen rumtröteten und klopften, so als Speersound, um sich vielleicht auch gegen diese traditionalistischen Dixieland-Dinge da abzusetzen. Und Free Jazz war sowieso en vogue und Free Jazz war auch eine Spielwiese, muss man dazu sagen, war mehr oder weniger zugelassen. Vielleicht in diesem Missverständnis oder vielleicht auch richtigen Verständnis, dass also Jazz hergeleitet wurde, also Widerstandssound der Schwarzen gegen das kapitalistische Regime und man deswegen sagte, also das müsste man durchlassen. Außerdem war es eben eine Entäußerung ohne Worte, also reiner Klang und dem hat man also nicht so Subversionspotenzial zugetraut. Also Jazz war so eine schon in den 70er Jahren geöffnete Nische, die der Staat so übrig ließ. Und Penck hatte also rumgetrommelt und eben diese Leute aus der Zwitschermaschine haben da auch rumgetrommelt und haben dann aber gesagt, das geht nicht mehr so mit den Zauseln hier, den Hippies, das ist vorbei und wir müssen jetzt straighte, strenge, New Wave beeinflusste Musik machen und haben dann Zwitschermaschinen gegründet. Lange Geschichte, ich muss noch kurz auf diese Zwitschermaschinengeschichte herumhacken, denn ein anderes wichtiges Thema lässt sich daran sehr schön erläutern, und zwar die auch immer gern bemühte Problematik der IMs in der Szene, also der Stasi-Beobachtung. Die Stadtsicherheit war ja darum bemüht, also wirklich in überall in der Gesellschaft ihre Leute zu haben, ihre Ohren und Augen und Informanten. Und bis zur Mitte der 70er Jahre war es eher so die traditionelle Taktik, dass man die Leute also hineingeschickt hat in die Strukturen und versucht hat, die zu etablieren. Und also dadurch also Informationen abzusaugen. Ende der 70er Jahre wurde der IM-neuen Typus sozusagen eingeführt und etabliert. Und zwar bestand das darin, dass man dann versucht hat, über verschiedenste Möglichkeiten, wie vorhin schon bei Bert Papenfuß angedeutet, über Erpressung, Überredung, Bestechung, Spiel mit der Eitelkeit in der Szene, also dem Angebot, also da in den Hier Szene-Hierarchien, die es natürlich gab, wie in jedem sozialen Gefüge, da sich besser lancieren zu können und so weiter mit Hilfe der Stasi, versucht hat, Leute direkt aus der Szene zu finden, die dann als Informanten aktiv waren. Also wirklich Leute, die, es war in der ersten Punk-Generation wirklich so, dass jede Punkband in der DDR hatte mindestens ein IM, manchmal zwei, die sich dann auch noch gegenseitig beobachteten. Das war also auch gängige Strategie. Ja. Und natürlich war das so bei diesen jungen Leuten auch vielleicht einfacher, die also zu erpressen und so. Also so 17-, 18-Jährigen, das war auch so wirklich gängig, in dem Alter schon da den Druck auszuüben und die zu gewinnen. Und ein ganz wichtiger IM in dieser Szene und auch derjenige, der im Grunde dann Anfang der 90er dann diesen riesen Schatten produziert hat, der also heute noch in der Wahrnehmung über der Szene liegt, ist Sascha Andersen, eigentlich aus Dresden stammt, also aus diesen Künstlerkreisen dort, schon in den 70er Jahren so als Lyriker und auch teilweise Texter für so Rockbands aktiv. Und der war schon Anfang der 70er Jahre als IM gewonnen worden und ist dann sozusagen gezielt in diese Szene hineingegangen und war aber gleichzeitig einer der wichtigsten Motoren dieser Szene. Das ist wirklich also eine ganz absurde Situation, die auch vielleicht nur durch eine riesige Zerrissenheit auch in der Person, wenn überhaupt, begreifbar ist, weil er eben als wirklich Szenemacher permanent Dinge geschaffen hat, Lyrik-Edition gemacht hat, Lyrik-Zeitung gemacht hat, dann Mitglied eben dieser Band Zwitschermaschine wird, dort also Texte schreibt, dafür sorgt, dass diese Band Zwitschermaschine dann sogar im Westen auf Vinyl veröffentlicht wird, über verschiedene Kanäle, 1983, illegale Auftritte organisiert, Ausstellungen organisiert, also wirklich komplett in der illegalen Zone der DDR agil ist und gleichzeitig all das permanent und sofort verrät. Und die Frage ist halt, was war die, gab es eine Strategie? Hieß es, man macht es dadurch möglich, weil man es der Stasi sagt, die Stasi dann also Bescheid weiß und sagt, okay, wir gucken mal. Es gab also wirklich, schönes Beispiel, 1984 ein Festival in Coswig, organisiert so von der Dresdner Stadtsicherheit, de facto die Idee hatte, wir müssen jetzt diese Szene mal zusammenfassen in so eine Art Festival, um mal zu gucken, wer ist überhaupt dabei. So, wir wissen nicht genug, wir lassen die alle sich mal treffen. Und dann haben die wirklich also da so ein Treffen in Coswig initiiert. Daraus wird dann ja später eines der großen, wichtigen Festivals der DDR, das sogenannte Intermedia Festival in Coswig 1985. Aber 84 wirklich, es geht aus den Akten hervor, de facto unter aktiver Teilnahme und Initiation der Stasi stattgefunden. Und wie gesagt, Sascha Andersen tritt im Grunde um dann auch dieser Zwitschermaschine-Band bei, wird dann auch irgendwann fast Kopf der Band, wird Manager der Band, organisiert alle Konzerte und verrät sie gleichzeitig. Also, es ist eine ganz irrsinnige Geschichte. Und wie gesagt, er hat auch dafür gesorgt, dass dieses erste und dann auch für lange Zeit auch einzige Vinyl einer DDR oder das heißt von zwei DDR-Underground-Bands im Westen veröffentlicht wird. Die Idee war eigentlich, einen Sampler zu machen mit verschiedenen Bands aus so der Ostberliner Punk, Avant-Punk, Avantgarde-Szene. Und da wurden auch schon Aufnahmen organisiert. Und dann sollte aber die Zwitschermaschine auch dabei sein. Aus Dresden, die aber so langsam schon nach Berlin abwanderte, weil Dresden dann doch zu eng wurde oder zu hippiesk immer noch war oder zu lahm oder wie auch immer, zu sächsisch. Und ja, es ergab sich dann aber so, dass natürlich die Staatssicherheit logischerweise informiert war und bei allen anderen Bands auftauchte und sagte, also wenn ihr das macht, da sind die und die Paragraphen, Aufnahme von Verbindungen mit dem imperialistischen Feind, illegale Publikation im Westen und so weiter und so fort, summiert so und so viele Jahre Gefängnis bei Höchststrafe. Und haben natürlich die Bands, die anderen, dann gesagt, na gut, dann geben wir unsere Bänder ab, weil im Knast wollte man doch nicht enden dann für eine Platte im Westen. Übrig blieb die Zwitschermaschine. Und eine junge, naive Punkband, die dann gewonnen werden konnte, da man ja wenigstens noch auf der B-Seite, es gab nicht so viele Aufnahmen, auf der B-Seite noch was brauchte. Das waren die heute doch eigentümlicherweise sehr berühmten oder berüchtigten Schleimkeim aus Erfurt, die dann auch Aufnahmen gemacht haben, sich der Tarnung halber noch in Saukerle umbenannten für die Platte. Aber da ja nur die Stasi schon mit im Boot saß, flog das auch sehr schnell auf. Und diese Platte wurde dann im Westen veröffentlicht, 1983. Und darauf war auch dieses Stück, lange Vorrede. Und jetzt ist der CD-Player aus. Und das ist das einzige Stück, das übrig geblieben ist, bei dem jemand anders als Sascha Andersen singt. Er hat es dann auch geschafft auf der Platte. Ich glaube, 5 Stücke sind drauf. Und bei 4 singt er allein. Und hier singt Cornelia Schleim. Maschine 1983 über den Fluss. Ich glaube, man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster zu behaupten, dass es also auch ein Ausreiselied de facto ist. Conny Schleimer hatte damals schon geraume Zeit einen Ausreiseantrag laufen, musste, glaube ich, 2 Jahre warten, immer auf gepackten Koffer, weil wenn man dann ausreisen durfte, hieß es morgen. Ja. Morgen haben sie das Land verlassen. Und hat also 2 Jahre sozusagen in diesem Wartesaal zugebracht und ist daran auch innerlich fast zerbrochen. Und wusste aber eben auch nicht, dass sie die ganze Zeit über so auch von ihrem allerengsten Freund verraten wurde. Das ist schon eine sehr bittere, auch persönlich bittere Geschichte. Wer den Film noch nicht kennt, also schon allein ihres Auftritts wegen, würde ich jedem empfehlen, sich diesen DDR-Punk-Film, der ja auch diese Punk-Szene, die hier nicht so explizit die Rolle spielt, fokussiert zu betrachten, nämlich Too Much Future. Gibt es auch auf DVD mittlerweile. Und da spielt Conny Schleim eine sehr herausragende Rolle und redet da auf ganz wunderbare Weise die ganzen anderen. Sie war ja eigentlich kein wirklicher Punk, sondern eher Punk inspiriert und redet die anderen da aber auch wunderbar an die Wand. So, sehr imposante Persönlichkeit. Wie vorhin schon angedeutet, ändert sich im Grunde genommen 85, etwa 85, die Kulturlandschaft, und zwar auf relativ radikale Weise. So, da spielen verschiedene Dinge hinein. zum einen vielleicht so eine Hilflosigkeit des Systems, mit diesen neuen Jugendkulturen umzugehen. Man hat also gemerkt, auch wenn man die erste Punk-Generation und sämtliche Seitenströmung und der radikalsten Druck setzt, es wachsen immer wieder neue nach. Das ist nicht auszurotten. Ganz im Gegenteil, es wurde also immer größer in allen möglichen Städten und Kleinstädten, tauchten so lokale Punk-Szenen und sämtliche Sub-Ableger auf New Wave in allen möglichen Richtungen, mit all den modischen Ingredienzien, die sich so über die Zeit als Reservoir ergeben haben. Denn die DDR war ja, wie schon ein paar Mal erwähnt, also de facto von einigen sogenannten Tälern der Ahnungslosigkeit abgesehen, doch an die medialen Zirkulation des Westens mehr oder weniger angeschlossen. So. Und wenn man nicht direkt angeschlossen war, dann hat man zumindest Ideen bekommen und hatte dann einen Imaginationsraum, aus dem heraus man oder in dem man dann was machen konnte, sozusagen seine eigenen Versionen von wie auch immer Punk, New Wave oder eben auch Hip-Hop oder wie auch immer in der DDR zu machen. Was überhaupt ein sehr interessantes Feld ist, auch für die anderen osteuropäischen Länder, die ich auch sehr gerne diesbezüglich vergleichend betrachte, eben auch in diesem vorhin schon erwähnten Magazin Zonik, das ja nicht umsonst mit diesem Wort Zone spielt, also wie sich das also in den Ländern abgespielt hat, teilweise in sehr, sehr von diesen DDR-Verhältnissen divergierenden Arten und Weisen. Und also immer dieses, es kam die Information, aber natürlich hat man nicht alle Platten gekriegt und nicht alle Bilder gesehen, alle Filme und so weiter. Und hatte dadurch aber auch Raum, sein eigenes Ding draus zu machen, seine eigene Kreation, seine eigene Definition. Etwas, was, glaube ich, heutzutage kaum noch imaginierbar ist, wo man mit jedem Mausklick im Grunde komplett Archive über alle Jahrzehnte bekommt von Dingen, die damals eigentlich nie jemand sehen konnte, wie selbst also die DDR-Kassettenszene, die jetzt also in Blogs aufgearbeitet wird und im Grunde genommen jetzt für jeden zugänglich ist, was ja auch gut ist, zumindest auch seine guten Seiten hat. Und wie gesagt, die Dinge änderten sich, zum einen wie gesagt, aufgrund natürlich dieses gesellschaftlichen Drucks und des Gefühls, dass man also da ein bisschen Dampf ablassen muss. Aufgrund der weltpolitischen Lage, das war, sagen wir mal so binnenpolitisch, innerdeutsch, es gab ein Kulturabkommen mit der BRD 1985. Und man hat ja sowieso immer, also in der DDR, wissend ja, dass die Westmedien die Gesellschaft spiegeln und dass die DDR-Bevölkerung zum Großteil Westmedien rezipiert, immer auch Politik gemacht, darauf achtend, was machen jetzt die Westmedien daraus, wie wird damit umgegangen und was bedeutet das wiederum für die Wahrnehmung hier im Land? So wie man ja Wolf Biermann 1976 nicht einfach ausbürgern konnte und es hat keiner erfahren. Logischerweise, es waren sofort in den Westmedien, sofort haben es alle gewusst. Und dass natürlich jemand wie Manfred Krug als einer der wichtigsten DDR-Schauspieler dann plötzlich im Westen bei Liebling Kreuzberg in der Serie auftauchte, war natürlich ein permanenter wöchentlicher Schlag ins Gesicht der DDR-Kulturpolitik und Politik im Allgemeinen. Und also auch aufgrund dieses Kulturabkommens hat man dann versucht, da irgendwie Dinge anders zu handhaben. Und natürlich spielt eine große Rolle, eigentlich die viel wichtigere, der frische Wind, the Wind of Change, der aus Moskau rüberblies, also sprich die Intronisation von Michail Gorbatschow und damit also der Beginn von Glasnost und Perestroika in der Sowjetunion, also der Umbau, die Öffnung der realsozialistischen Gesellschaft in der Sowjetunion, was also ein permanenter Druck auf alle Vasallenstaaten innerhalb des Warschauer Paktes war, sich also jetzt auch zu öffnen und also wo die Gesellschaften auch sehr, sehr unterschiedlich damit umgehen. Umging die DDR, ich glaube eigentlich zusammen mit der CSSR, die also so nach dem Prager Frühling, also vielleicht das rigideste System innerhalb dieses Blocks war, abgesehen vom Sonderfall Rumänien, was auch nochmal was ganz Eigenes war. DDR und die CSSR waren eigentlich Länder, die sich bis zum Schluss im Grunde genommen diesen neuen Wind verweigert haben, was auch im Grunde genommen diesen gesellschaftlichen Druck erklärt, der DDR sich aufgebaut hat, weil man das natürlich mitbekommen hat und gleichzeitig also von staatlicher Seite her verkündet wurde, also wenn andere renovieren, müssen wir das nicht auch. Das war so ein berühmter Ausspruch von Kurt Haga, so einem Chefideologen der DDR. Und natürlich war sehr viel mehr als eine Renovierung der Gesellschaft notwendig. Das sind so die Dinge, die sich da so verschieben. Und der Staat hat versucht, kulturpolitisch sich neu aufzustellen. Da sind medial einige Änderungen. Ganz wichtig, die Einrichtung des Jugendradio DT64, das es schon gab als Radiofenster, aber ab 1986 als, glaube ich, erst 20 und dann später 24-Stunden-Radio mit einer erstaunlich kritisch offenen Herangehensweise an gesellschaftliche Probleme. Dann haben sich bei Publikationen, Zeitschriften Dinge geöffnet. Irrsinnigerweise gab es, also bei den Musikzeitschriften, Jugendzeitschriften, hat das eine Weile gedauert, aber es gab eine Zeitschrift, die eigentlich ja, so Zirkus und andere so Gauklerkünstler und so weiter behandelte, das Journal für Unterhaltungskunst. Und dort haben dann gewitzte kritische Journalisten irgendwie die Tür öffnen können und sowohl über westliche neue Strömungen geschrieben, selbst über so kritisch Beäugte, wirklich den brennenden Finger auf gesellschaftliche, künstlerische Wunden legende Projekte wie das slowenische Industrial-Kunstprojekt Laibach, die dort auch porträtiert wurden. Die wurden dort vorgestellt, aber eben auch eigentlich so Untergrundbands der DDR, die sich langsam eben aus dem Untergrund bewegten. Und da spielte eine Sendung bei DT64 eine ganz große Rolle, das berühmte Paroktikum, eine wöchentliche Sendung, 2 Stunden, in der eben auch diese Kassetten, diese Tapes, von denen vorhin schon die Rede war, all der Untergrund, New Wave, Punk oder wie auch immer, Neo-Elektronik-Bands gespielt wurden. Das heißt, die Bands haben die Kassetten dorthin geschickt. Das heißt, eigentlich hat Lutz Schramm, der Moderator, ich glaube zuerst sogar aus eigenem Reservoir, einfach mal die Sachen gespielt und gemerkt, es gibt keinen staatlichen Eingriff, es gibt keine Reflexion darauf. Es reagiert niemand, also hat er eigentlich weitergemacht. Und eine völlig absurde Situation dadurch aufgerufen, denn nach wie vor waren viele der Bands illegal, hatten keine Einstufung, keine Auftrittsgenehmigung. Die Aufnahmen waren illegal und die Aussendung war dann im Grunde genommen noch viel illegaler. Und gleichzeitig passierte das alles im staatlichen Jugendrundfunk der DDR. Das wiederum, nachdem die ersten Kassetten dort gelaufen waren, hat andere Bands animiert, natürlich auch ihre Kassetten dorthin zu schicken, weil man wollte ja gehört werden. Das, glaube ich, jede Band, die anfängt Musik zu machen, macht das nicht nur für sich, sondern will irgendwann eine Öffentlichkeit haben. Und so wurde dort eine Welle losgetreten, die also wirklich schneeballartig immer größer wurde. Ich denke mal, Ende der 80er Jahre haben sich eine Menge Bands gegründet, einfach nur, um dort überhaupt gehört zu werden. Und parallel dazu öffnen sich diverse so eigentlich so FDJ-Jugendclubs, so den schrägeren Jugendlichen und werden de facto unterwandert. Also es gab besonders in Berlin wirklich mehrere Jugendclubs, die ja im Grunde genommen von Leuten der Subkultur betrieben wurden, die natürlich irgendwann vielleicht auch noch ein FDJ-Hemd anziehen mussten, wenn es um die Abstimmung der Dinge irgendwie auf höherer Ebene ging, aber die dann Punk, Grindcore und was weiß ich was für Konzerte gemacht haben in offiziellen FDJ-Jugendclubs. So, das ist so, also auch im Kunstbereich gibt es sehr viel mehr Möglichkeiten, in Galerien aktiv zu werden. Auch das, was in den offiziellen Ebenen, jetzt so 10. Kunstausstellung der DDR zum Beispiel, gezeigt wird, öffnet sich den neueren Strömungen, den Neo-Expressiven zum Beispiel. Und also ein bisschen so das, was sie so Neuen Wilden auch in Westberlin gemacht haben, gab es so im Grunde genommen auch in der DDR. Und naja, die Nische expandierte und man erfand dann auch so eine Art Hilfsbegriff so für die Bands, die sich also auf so legalere Ebenen einließen, also dann auch Einstufungen gemacht haben und dann offiziell spielen wollten. Und dieser Hilfsbegriff war die anderen Bands. Leitete sich von einer Band ab, die nämlich auch Die Anderen hieß und die wiederum auch auf und zwar der ersten offiziellen Plattenveröffentlichung zu DDR-Zeiten von der Art schrägen New Wave, Post-New Wave-Bands sein sollte, und zwar so eine Art Kleeblatt-LP hieß das. Da waren dann immer so vier Bands drauf. War so eine Serie, wo so Newcomer-Bands vorgestellt wurden. Und 1987 sollte also zum ersten Mal so aus diesem Punk, Post-Punk, New Wave-Sektor da was präsentiert werden. Und die anderen waren auch dafür vorgeschlagen. Die anderen hatten sich auch schon legalisiert, hatten also eine Auftrittsgenehmigung, wollten sogar anfangen, Profimusiker zu werden. Was also andeutet, dass also auch durch diese medialen Ebenen, die erreicht wurden, auch die Zuschauerebenen sich natürlich vervielfachten und dass es also am Ende der DDR zumindest denkbar war, also zumindest teilweise da auch ökonomische Verwirklichung für sich zu inszenieren und umzusetzen. Und die anderen waren aber halsstarrig und wollten ihre Texte, die natürlich der Zensurbehörde von Amiga, dem Lektorat, dem sogenannten, vorgelegt werden mussten, nicht umschreiben. Da ging es um so einen kritischen Text auf eine Berliner Nacht und illegale Prostitution in der Friedrichstraße und so, was es ja alles gab, gegen Westgeld. Und die wollten den Text nicht umschreiben und dann mussten sie sozusagen von diesem Sampler runtergenommen, der eigentlich nach ihnen benannt war. Und der erschienen, also die anderen Bands erschienen also ohne die anderen. Und der Name war aber damit gesetzt. So, und das war im Grunde genommen das, was so die offizielle Bezeichnung so für diese Art Bands waren. Natürlich, und das deutet sich da an, hing das auch oder hatte das auch was mit Kompromissen zu tun. Einige Bands haben ihren Namen geändert, die vorhin schon erwähnten Rosa Extra, also die ja nach dieser Damenbinde benannt waren, dieser Menstruationsbinde, die wurden natürlich also aus reinem Schockpotenzial heraus, als sie dann eine Einstufung gemacht haben, mit Bann belegt und mussten sich ändern und hießen dann Hardpop und waren als solche dann auch auf diesem Sampler 1987. Übrigens, zumindest in einer Figur, also der Hauptfigur der Band, immer noch im Grunde genommen in der direkten Linie von den schon erwähnten Schwarzen Kanal, also sogar von dieser Urformation, die damals mit Bert Papenfuß 1978, 79 so in Schwerin schon zusammen war. Günter Spalder, eine sehr interessante Figur, der dann später auch Schlagzeuger der damals sehr beliebten Punk-Hardcore-Band Die Skeptiker war. Und dann irgendwann verschwand und man hörte, dass er irgendwie wegen Mädchenhandel irgendwann in Frankreich im Knast saß oder so, irgendwie verschwunden ist. Also da stecken auch ganz wilde Biografien natürlich in dieser ganzen Szenerie. In Leipzig gab es eine Band, die hieß Die Zucht. Die mussten den Namen, also weil das ja auch schon so ein bisschen nach Zuchthaus und so klang, dann ändern und hießen dann Die Art. Sind ja als solche wieder aktiv, immer noch tourend und klingen eigentlich immer noch genauso wie früher. Und so, das war so, aber so im Grunde genommen so ein bisschen die offiziellere Ebene. Es gab andere, die haben das auch gewitzter gelöst. Und auf die Band will ich jetzt gleich mal kommen, und zwar mit einem Video. Und zwar hat diese Band es geschafft, eine Einstufung im Grunde genommen noch vor dieser großen Legalisierungswelle zu machen, und zwar als Volkskunstkollektiv. Die haben sich also wirklich als wilde, anarchische, neodadaistische Kunst-Punk-Band, also alles totale Dilettanten, aber wild maskiert und so auf verschiedenen Kunstebenen unterwegs, mit Projektionen, Super 8-Filmen, Fotos und so weiter und auch modisch sehr, sehr aktiv und prägend für die DDR-Zeit. Es geht also von ihnen die Legende, dass sie die Russenmode in der DDR durchgesetzt hätten. Das so stimmt, weiß man nicht, aber es klingt jedenfalls gut. Und zwar haben die massiv so eine Art Tauschhandel gemacht mit den ja, massiv in der DDR stationierten Sowjetsoldaten und haben Uniformteile getauscht gegen alles Mögliche. Schnaps und so weiter, aber wohl vor allen Dingen, so ist es kolportiert, gegen einzelne, also nicht ganze, einzelne Seiten von Pornomagazinen. So über die Kasernenmauer hinweg und haben dann dafür einen Gürtel oder irgendwie ein Hemd oder was weiß ich, ein Käppi und so gekriegt. Und es war wirklich zu DDR-Endzeiten sehr en vogue, so in Russenuniform rumzulaufen mit Sowjetstern und so. Es passte zum einen natürlich in diese Glasnost-Perestroika-Begeisterung. War im Grunde genommen so eine absurde Situation, dass man ja mit dem großen Bruder, der die Gesellschaft ja auch geprägt hat und diktiert, im Grunde genommen plötzlich Opponent gegen das eigene Regime war. Und es passte auch ein bisschen in diese Aufbereitung damals, in diese Falle bin ich damals als Jugendlicher auch getappt, in so eine Linie, die man für sich so anfing zu ziehen, so von so den so Berlin-Dada 20er Jahre, die dann ja so radikal-anarchistisch sich dann so in die anarcho-kommunistische Ecke bewegt haben und dann so in die KPD einging, also so jemand wie John Hartfield, George Gross, Wieland Herzfelde, so Namen, oder eben das, die Aufbereitung so von russischen Futurismus und der Rolle in der Revolution, Konstruktivismus und so, das waren alles Dinge, die dann auch so Mitte der 80er Jahre in Publikationen der DDR erhältlich waren und auch in großen Ausstellungen gezeigt wurden. Und daraus hat man sich dann so, oder habe ich mir zum Beispiel damals so ein Weltbild gebastelt, dass das irgendwie auch alles zusammenhängt, Punk und Dada und Kommunismus und Weltrevolution und Mode und so weiter. Und naja, und diese Band, die also diese Russenmode auch sehr aktiv in der DDR und sehr gewinnbringend umgesetzt hat, eine andere gewinnbringende Geschichte war dann Antiquitäten in der DDR überall, im Grunde genommen zu klauen, abzuschrauben, irgendwelche alten Werbeschilder. Die DDR war ja eine Art offenes Museum, also wurde ja nichts weggeworfen, alles wurde irgendwie weiter benutzt, alte Telefone und so, alles noch Vorkriegswaren. Das war im Westen natürlich nicht so, da wurde schneller mal der nächsten Mode alles auf den Müll geworfen und irgendwann waren es antiquarisch gefragte, wertvolle Dinge, die man in der DDR noch finden konnte. Und diese Bandmitglieder haben das also sehr aktiv betrieben und im Grunde genommen so Antiquitätenschmuggel im Westen gemacht und hatten also ein wunderbares Leben. Also die hatten wirklich Schotter ohne Ende, haben sich dann riesige Wagen gekauft, und zwar ausgemusterte Wolga, also im Grunde genommen so die Staatskarosse der 60er Jahre, riesige schwarze Kfz-Särge und kurften damit durch die DDR, vollkommen absurd. Gibt es auch einen Film, der das ein bisschen aufbereitet, Schräge Zeit heißt der. Da geht es um das Schicksal eines der Bandmitglieder und jetzt kommt endlich der Bandname. Die Band hieß nämlich der Demokratische Konsum oder Konsum, je nachdem, wie man das betonen wollte. Konsum war ja so eine Einkaufsgenossenschaftseinrichtung, schon aus den 20er Jahren, glaube ich, gegründet. Und Konsum, da klingt natürlich Konsumgesellschaft und so weiter schon alles mit. Und die haben es eben gewitzterweise geschafft, als Volkskunstkollektiv Auftrittsgenehmigung zu bekommen. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich das jetzt hier gleich finde. Nein. Und sowas ist jetzt auch ein Super 8-Film. Und zwar gemacht von einem Greifswalder, das ist er, Robert Conrad, glaube in Greifswald, in dieser Kleinstadt, in dieser verfallenen, auch so ein Super 8-Experimentalfilmzirkel, der sich lustigerweise Runkel nannte, nach Ritter Runkel aus von den Dick-Ducks-Mosaiks. Und Robert Conrad war einer von denen, der wunderschöne Experimental-Super 8-Filme gemacht hat. Und die dann eben unter anderem mit Musik vom demokratischen Konsum belegt hat. Und was man jetzt sehen wird, sind ganz wunderbare, wie ich finde, Aufnahmen von der 1. Mai-Demonstration in Greifswald auf dem Marktplatz, konterkariert mit den Sounds des demokratischen Konsum. Torsten! Einfach. Ja, das nächste Lied, Krebs ohne Stuhl, Krebs ohne Stuhl, Krebs ohne Stuhl, Krebs ohne Stuhl. Bitte noch ein bisschen zurückzugehen. Thank you. Dann bestimmen wir es nochmal. Ja, demokratische Konsum in dem Film von 1987, Qualität und Tempo. Passt auch ein bisschen zur ganzen KOT der Geschichte. Es gibt einen Titel, der heißt Qualität und Tempo von demokratischen Konsum. Der liegt aber gar nicht darunter, sondern der heißt Der Krebs ohne Stuhl. Auf diesen CDs hier ist auch ein ganz wunderbarer Titel vom demokratischen Konsum, Die Kuh. Und erwähnenswert sind vielleicht noch zwei Dinge zu dieser Band. Zum einen nämlich dieser ganze wunderbare Noise-Wall, der in einem Interview mit einem der Bandmitglieder, Wollo, hier in diesem Buch, und das es ja geht, mit auch ein bisschen Kulturproduktwerbung hier, in diesem Buch auch wunderschön erläutert wird, also wie diese Band funktioniert hat. Also man hat nie geprobt, Grundsatz. Und beim Konzert war es so, dass der Sänger so ein Fähnchen hatte, so diese üblichen Einwinkungsfähnchen von der Armee, so ein rotes Fähnchen von der Sowjetarmee mit einem Stern drauf. Und er hat dann diese Fahne gehoben. Dann fing die Band irgendwie an zu spielen. Und so, und wer als erster dran war, hat im Grunde genommen den Rhythmus bestimmt. Und dann ging irgendwann die Lyrics drüber, die standen zwar fest und so ungefähr, wusste man auch, was man da macht. Und dann hat er das Fähnchen gesenkt und dann hieß das Lied aus. So ging es dann weiter. Und die haben dann eben auch bei den Konzerten, also war so ein bisschen auch diese Russenmode, also auch geflirtet mit so Proletkult, Kunst aus den 20er Jahren der Sowjetunion, haben mal so einen großen Skandal in Berlin auch verursacht, weil zwei von denen arbeiteten beim Theater und der eine hat dann so Flugblätter aus einem Theaterstück unten im Fundus gefunden mit so Slogans aus den 50er Jahren, also stalinistische Slogans, und hat die dann bei einem Konzert einfach so ins Publikum geworfen. Und das bekam natürlich die Stasi dann irgendwie mit. Aber die Band hat interessanterweise keine Probleme gekriegt, obwohl kein IM in der Band so bekannt war. Dafür ist aber der Clubleiter dann entlassen worden. Ja, das ist, Und vielleicht auch so ein kleiner Wurmfortsatz in der Geschichte. Diese ganzen Deals mit den Sowjetsoldaten enden dann nach der Wende, der Revolution, dem Zusammenbruch, je nachdem, wie man das werten will oder bezeichnen, daran, dass dann ein Teil der Band dann halt Waffengeschäfte mit den verbliebenen Sowjetsoldaten gemacht hat, also in dieser Umbruchphase, und dann irgendwie dann da richtig in Schwierigkeiten geriet, logischerweise. Wie gesagt, diese schräge Zeit, der Film reißt das ganz gut an. So. Ja, das Wort fiel schon, die Reihe heißt ja auch Kunst, Spektakel, Revolution. Natürlich geht es dabei ja vor allem um das bürgerliche Spektakel der Kultur, so situationistenmäßig. Das kann man natürlich auf die DDR nicht anwenden, aber spektakulös war das Ganze ja auch irgendwie. Und nicht im Sinne einer Inszenierung, sondern vielleicht im Sinne von Energiezirkulation. Und um Kunst geht es auch. Und dann kam die sogenannte, die friedliche Revolution. Ein paar Bedingungen von damals sind ja genannt worden, Glasnost, Perestroika, ökonomischer Verfall und so weiter. Ein bisschen mein Gefühl ist auch, dass natürlich diese starken Individualisierungstendenzen, die in dieser Szene auch waren, was ja auch in dieser Abkehr von politischen Visionen, von direkten politischen Anagieren gegen die Gesellschaft lag, diese Selbstverwirklichungstendenzen, dass die natürlich, wenn auch in gesellschaftlichen Schichten ganz anders ausgeprägt, ja doch Teil im Grunde genommen dieses Zersetzungsprozesses der DDR-Gesellschaft waren, weil einfach zum Schluss dann da niemand mehr mitmachte. Also die haben, es gab in Dresden jetzt auch eine Ausstellung, die ist dann wunderbar betitelt Ohne uns. Das war vielleicht auch so ein Motto, und am Ende hat zumindest die Mehrheit nicht mehr mitgemacht, weil man halt die Hohlheit des ganzen Konstruktes irgendwie durchschaut hat, und weil natürlich auch sagen wir, die DDR eine Konsumgesellschaft war, das war so ausgerufen, und wenn man die Konsummaßstäbe, die auch permanent vermittelten Konsummaßstäbe der westlichen Gesellschaft nicht miterfüllen kann, dann gibt es natürlich eine auch wirtschaftliche Migrationsbewegung, die es ja dann am Ende kombiniert mit natürlich einer Sehnsucht nach bürgerlichen Freiheit und so weiter auch war. Ja, im Grunde genommen zum Finale der DDR-Gesellschaft war also diese Szenerie mehr oder weniger auf allen Ebenen auch präsent. Die ehemaligen DDR-Untergrundliteraten haben im Aufbauverlag erste Bücher gemacht. Da gab es eine Reihe, die hieß dann noch sehr treffend Außer der Reihe. Von Gerhard Wolf, dem Mann von Christa Wolf, der dann auch nach der Wende als wichtiger Verleger in dieser Szene oder für diese Szene aktiv war, initiiert und betreut. Es gab, wie schon erwähnt, diese erste Platte, und 1989, also im Laufe des Zusammenbruchs der Wirren, wurde auch die erste offizielle Punk-Platte der DDR produziert, nämlich von Feeling B, ganz wichtigen Muslim Chaoten-Kombo aus dem Prenzlauer Berg, deren Mitglieder teilweise eben auch in diesem Kontext, den wir hier so hilfsweise als Magnetbanduntergrund bezeichneten, aktiv waren, eben vor allem bei den Bandmitgliedern Flake und Paul. Und Paul Landers und Christian Lorenz Flake, die heute beide Mitglieder bei Rammstein sind. Was also so eine historische Fluchtlinie für Leute aus dem DDR-Untergrund, also Rammstein besteht ja komplett aus Leuten, die aus diesen Kontexten kommen, teilweise aus Schwerin, teilweise aus Berlin. Andere sind in Projekten gelandet, wie zum Beispiel, das kam jetzt noch gar nicht zur Sprache, und dafür haben wir auch keinen Raum mehr vielleicht, oder sicher, also die sehr spezifische Karl-Marx-Städter-Szene, die mit einem sehr absurdistisch, postsurrealistischen Humor die ganze Sache hochgezogen hat, wo Projekte wie AG Geige dann entstanden, die sehr erfolgreich waren, die so eigentlich elektronische Musik geprägt, so von Bands wie Residence und Der Plan oder Laurie Anderson zu DDR-Bedingungen gemacht haben, mit sehr, sehr absurdistischen Texten, und damit irrsinnigerweise wahnsinnig erfolgreich wurden, sogar mal bis zu einem Platz 10 in der normalen Hitparade der DDR. Und wie zum Schluss kam. Und schließlich auch, wie zusammen mit vielen anderen Bands, dann sogar 88, 89 im Palast der Republik, also im Zentrum der Macht, wo die Volkskammer und so weiter saß, der zentrale Repräsentationsort und Bau der DDR, dann zu den Tagen der Jugend aufspielten, wo dann wirklich Leute aus den ehemaligen Underground-Kontexten da plötzlich einen Verwirklichungsraum hatten, so. Die allerdings dann auch schon überredet werden mussten, überhaupt dort aufzutreten, ja, in diesem Kontext. So. Und bis zum Schluss, muss man aber sagen, gab es natürlich auch immer noch Verfolgungsdruck, gerade auch in den Provinzen. Es gab Situationen wie die, dass zum Beispiel die Eisenacher Punkband Fanatische Friseure in dem schon erwähnten Paroktikum dann liefen und dann plötzlich, also beim Rundfunk, die Stasi-Behörde von, was war das denn, Bezirk Gera, weiß ich gar nicht genau, dann anrief, oder Erfurt, weiß nicht, vielleicht Erfurt, wie das denn sein kann, weil die Band wird jetzt gerade bearbeitet, da liegt ein operativer Vorgang vor und wieso kommen die jetzt also hier im Staatsrundfunk, das wäre also vollkommen unmöglich. Also da gab es auch auf den die verschiedenen Ebenen waren nicht mehr abgestimmt, was ja auch ein bisschen für das Chaos am Ende der DDR sprach. Die Leute aus diesen Kontexten, zum Beispiel in Karl-Marx-Stadt, die machen heute Minimal Electronics, sind weltweit gefragte Künstler. So die Gebrüder Nikolai, so ein Kontext, so elektronische Musik und bildende Kunst. Dann gibt es Projekte wie Tarwater und Rokoko Rot aus Berlin, die so Post-Rock, Minimal, Post-U-Wave machen, wenn man das jetzt mal so vorsichtig rubrizieren will. Also es gibt Leute, die haben weitergemacht, die haben durchgehalten. Es gibt Leute, die haben sich sozusagen durchgesetzt in dieser neuen Gesellschaft. Und es sind natürlich viele verloren gegangen, die mit den neuen ökonomischen und kulturökonomischen, aufmerksamkeitspolitischen Bedingungen nicht zurande kamen, die auch mit den neuen Drogen nicht zurande kamen, die plötzlich massiv und überall erhältlich waren, also gerade mit Kokain, viele sehr ein großes Ego-Problem gekriegt. Und aber es flimmert immer noch ein wenig. So, also wir haben im November so ein kleines Festival im Zentraltheater in Leipzig gemacht, so mit einer Zusammenkehrung von Überlebenden zu heutigen Bedingungen. Und das war wirklich spannend zu sehen, was da so draus geworden ist und wie sich das heute so gebärdet. Im Grunde genommen ja auch Teil, und als solche muss man das, diese Aufbereitung vielleicht auch sehen, auch Teil einer ganz normalen Historisierung und Archivaufbereitung von ja, Popgeschichte, popkultureller Geschichte. Also so wie der Punk und Postpunk von Brasilien aufbereitet wird, sollte eben gleichberechtigt auch der Punk und Postpunk der DDR aufbereitet werden oder der anderen damalig realsozialistischen Staaten. So. Soweit ein Plädoyer und vielleicht auch ein Abschlusswort. Ich verweise noch kurz auf die kulturökonomisch auf die mitgebrachten Produkte, die dort so ausliegen, und spiele jetzt ein Stück, das ganz ideal die Sache abrundet, und zwar musikalisch im Herbst 89 in den Wendewirren entstanden, eingespielt von der Band Ornament und Verbrechen, aus der unter anderem auch die Musiker von Projekten wie Tarwater und Rokoko Rot heute kommen und vor allen Dingen von den Lipok-Brüdern betrieben. Seit 82 existent und über die Jahre hinweg immer wieder chamäleonartig sich die neuesten Sachen permanent öffnet. Also die haben dann auch Ende der 80er Jahre auch schon Acid House gemacht. Auch das gab es dann zu DDR-Zeiten. Und vielleicht so als Randanekdote zu den Wendefeierlichkeiten, zu den Feierlichkeiten des 40. Jahrestages der DDR, also kurz vor der Wende, spielte dann unter anderem sogar DJ Westbam in der Werner Seelenbinderhalle in Ostberlin sozusagen, also eine FDJ-Rave. Also selbst sowas gab es dann. Und und diese Band, Ornament Verbrechen, hat zusammen mit der sogenannten bolschewistischen Kurkapelle Schwarz-Rot, das war so ein Blechbläser-Ensemble aus Ostberlin, dieses Stück eingespielt. Und zwar ist das, ich sag's jetzt schon vorher mal, vielleicht hättet ihr das auch erkannt, die DDR-Hymne in Moll. Die ist eigentlich in Dur, hier wird sie in Moll gespielt, passenderweise. Und der Text da drauf, der ist jetzt, da schließt sich der Kreis auch ganz schön, von Bert Papenfuß. Und der Text ist 2 Tage nach dem Mauerfall entstanden und dann auf das bereits existierende Stück aufgesprochen worden und es heißt Keilter Schwass. Sie hören, hören Sie nichts? Was nun? Ist das zu leise, oder? Halt, zurück. Kalter Schwarz auf den Knochen kiepen lang, aschblond, graugrün, schwarz-rot-goldenen Schenkel von Marina Sonja Goldina, er schlägt den Unverzagten von Reuenthal, genannt Frauenloh, und bleibt ein Beschreiben des Begriffs Paar, das bei Leib noch leibeigen bliebe und untröstliche links liegen. Imperien brechen kein Glitzerwort zustande rate. Brich doch deine Sehenschwülste aus und gemarsch musiziert werden deine Not.